Podcast über Johann Heinrich Walch. Johann wurde 1775 als Sohn eines Soldaten und einer Dienerin des Hauses Wertern in Großneuhausen geboren. Aufgrund seiner familiären Lage unter dem Hause Wertern bestand für Johann die Möglichkeit, als Nicht-Adeliger die Schule besuchen zu können, was ein Dorfschullehrer und der Pfarrer schnell sein musikalisches Talent entdeckten und bildeten ihn dann zum Musiker aus. Schon bald konnte er in der Hofkapelle mitspielen. Nach dem Tod des Grafen von Wertern wurde die Hofhaltung in Großneuhausen aufgelöst. Daraufhin wurde Johann Soldat der kurfürstlichen sächsischen Leibgarde in Dresden bis 1805. Später erhielt er eine Anstellung als Waldhornist in der Hofkapelle des Herzogs. Von Sachsen-Gotha und Altenburg. In den Napoleonischen Kriegen verbündete sich der Herzog von Altenburg mit dem Kaiser der Franzosen Napoleon I. unter dem Rheinbundbündnis und entsendete seinen Kammermusiker Johann, um Militärmärsche zu komponieren. Zu seinen zwei berühmtesten Werken zählte Pariser Einzugsmarsch, welcher 1871 bei dem preußischen Einmarsch in Paris als Siegesmusik erklang. Das zweite, auch noch sehr berühmtes Werk, ist ein Trauermarsch Nummer 1, welcher lange Zeit Beethoven zugeschrieben wurde. Es wurde unter anderem bei den Begräbnissen von Edward VII., Philip, Duke of Edinburgh und Elizabeth II. Gespielt. Mit dem Tod des Herzogs von Altenburg starb die Linie der Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg aus. Der neue Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha stellte Johann als Kammermusiker wieder ein, wo er bis zu seinem Tod in 1855 weiter komponierte und erlernte 9 Schüler im Spiel des Klaviers, der Violine und des Waldhorns. Seine erhaltene, umfangreiche Korrespondenz mit Persönlichkeiten seiner Zeit zeigt, wie berühmt er damals war. In Deutschland ist er jetzt vergessen. In Schweden erklingen seine Reveillé und sein Zapfenstreich täglich vor dem Stockholmer Schloss.